wie der Titel schon sagt, es geht irgendwie um eine Ambivalenz, es geht um die Frage, ob Subpolitiken, das, worüber seit den 1990er Jahren sehr viel gesprochen worden ist, als irgendeine Möglichkeit, sich in der als alternativlos anerkannten kapitalistischen Gesellschaft trotzdem bestimmte Möglichkeitsräume zu verschaffen und zu gestalten, ob die wirklich irgendetwas sein können wie ein Ausweg in eine andere Gesellschaft oder eben nur Reparaturbetrieb und Krisenverwaltung in einem kaputten System oder mit einer gewissen Vorliebe für Ambivalenzen oder wie man das früher genannt hätte, für Dialektik, ob sie nicht notwendig irgendwie beides sind. Ich will so vorgehen, dass ich in dem ersten Teil erstmal Subpolitiken einfach als Phänomen und Diskursfigur euch kurz vorstelle und so auf dieser Ebene dessen, wie über Subpolitiken gesprochen wird und der Sachen, die darin erkennbar sind, wie über Subpolitiken gesprochen wird, lassen sich schon diverse Ambivalenzen ganz gut erkennen. Das merkt man auch den Titeln an. Also ich fange an mit den großen Versprechen, die ich etwas ironisch transgalaktische Gestaltungsversprechen nenne. Ich versuche dann so ein bisschen einzuordnen, warum alles, was diese großen Versprechen von Subpolitiken sind, sich bei genauerer Betrachtung ziemlich gut einordnet in neoliberale und postdemokratische Tendenzen in der Politik und in aktuellen Diskursen. Also Subpolitiken, das große utopische Projekt als neoliberales und postdemokratisches Projekt, kommen dann dazu, ein bisschen was zu sagen über diverse Kritiken, die es an subpolitischen Konzepten, vor allen Dingen aus marxistischer, neomarxistischer oder anderen linksradikalen Richtungen gibt, die das aus verschiedenen Gründen dann eben als Notstandsverwaltung und Reparaturbetrieb einstufen und stelle dann die große Frage, wohin geht es nun mit den Subpolitiken. Das lässt sich aber, denke ich, nicht allein auf der Ebene der Theorie entscheiden. Dafür muss man dann in einem zweiten Punkt so ein bisschen wenigstens versuchen, Subpolitiken in gegenwärtige Kontexte, also in gegenwärtige große gesellschaftliche Entwicklungslinien einzuordnen. Bei mir wären das die Entwicklungslinien, dass ich Subpolitiken versuche, als eine Strukturparadoxie in einer Zerfallsperiode des kapitalistischen Weltsystems, wie wir es irgendwie seit 500 Jahren gekannt haben, einordne. Und diese Zerfallsperiode betrifft auch die klassischen Formen der bürgerlichen Demokratie. Ich werde dann erstmal so ein bisschen versuchen einzuordnen, was heißt das eigentlich, warum gehe ich davon aus, dass wir es mit einer Zerfalls- und Dekadenzperiode zu tun haben. Versuche dann Subpolitiken so ein bisschen in diese Periode einzuordnen, einerseits als Krisensymptom, andererseits auch als eine Form der Krisenverarbeitung, die aber sehr weitgehend auch auf eine Krisenverdrängung wieder hinaus läuft und auf eine Form des Übersprunghandelns. Ist ein, wenn ihr euch an euren Bio-Unterricht erinnert, um das zu klären, Übersprunghandeln sind halt, wenn Tiere irgendwie auf einen bedingten Instinktreflex nicht adäquat reagieren können. Also sie wissen nicht, was sie tun sollen und machen dann irgendwas anderes. Ne? Sie fangen an, mit den Füßen zu scharen oder sie fangen an, über die großen Gefahren, die von Flüchtlingen ausgehen, zu sprechen, statt irgendwie über die wirklichen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, dass man nicht mit Übersprung handeln. In einem dritten Punkt werde ich dann aber trotzdem versuchen, das Ganze nochmal zu wenden und zu versuchen einzuordnen, warum man in diesen Subpolitiken, auch wenn man sie in diese gegenwärtigen Tendenzen einordnen kann, trotzdem vielleicht Momente einer Systemtranszendierung auch erkennen kann. Warum ich aber ausgehe, dass es dafür dann halt eine bestimmte andersgerichtete Fragestellung auch braucht, die ich versuche mit dem Begriff Utopistik zu fassen. So, das ist das große Projekt. In dem ersten Teil ist die Idee, dass man jetzt, bevor man irgendwie mit irgendwelchen tiefen Analysen aus irgendeinem bestimmten Paradigma anfängt, meistens relativ viel sozusagen schon an der Oberfläche von Diskursen zeigen kann. Also das heißt, in der Art und Weise, wie Leute sprechen, wenn man da nur genauer hinguckt, lassen sich schon ziemlich viele Sachen ablesen, was sozusagen bestimmte Ambivalenzen und Widersprüche der gesellschaftlichen Beziehungen sind, die möglicherweise dahinterstehen. Und deswegen denke ich, dass man sich von der Seite erstmal ganz gut nähern kann. Mit Subpolitiken als transgalaktisches Gestaltungsversprechen meine ich, dass es ein sehr positives Deutungsmuster gibt, das jetzt erstmal, damit ihr das im Hinterkopf behaltet, neben allen Details, die ich dann sage, darauf hinausläuft, es ist das große Versprechen nach dem Kollaps des Staatssozialismus, im alternativlosen Kapitalismus das soziale Leben verbessern zu können, ohne die Welt verändern zu müssen. Also ich glaube, das ist sozusagen die Quintessenz auf die man es runterkochen kann. Subpolitiken als neoliberales und postdemokratisches Projekt. Da geht es darum, dass ich versuche zu zeigen, egal aus welchen verschiedenen Richtungen Subpolitiken kommen. Und man kann diese Diskurse halt auch sozusagen sehr, in sehr vielen Teilen irgendwie der Linken zuordnen. Ja, da sind viele Denkfiguren so aus dem Operaismus, Postoperaismus auch drin. Aber ganz egal, wo die jetzt im Einzelnen herkommen, es sind Diskursfiguren, die von neoliberalen Akteuren und Institutionen, Thinktanks, aufgegriffen worden sind und forciert worden sind. Und insofern erweisen sie sich eben als eine Form eines Politiksubstituts sozusagen, eines Politikersatzes und als eine Form der Substitution eines realen Rückgangs politischer Gestaltungsmöglichkeiten. Dafür steht Postdemokratie, ich erkläre dann noch, was damit gemeint ist. Die These dahinter ist dann, dass die vereinnahmt werden konnten, setzt voraus, dass im ganzen Denken von Subpolitiken von vornherein so etwas wie strukturelle Übereinstimmungen und Passfähigkeiten zwischen subpolitischen Ansätzen und Neoliberalismus gegeben waren. Und von da ausgehend ist es dann relativ leicht, in diesen letzten Teil des ersten Teils zu springen, Subpolitiken als Notstandsverwaltung und Reparaturbetrieb. Das ist eben das komplementäre Negativdeutungsmuster. Mit Hirsch lassen sich Subpolitiken als Moment eines zivilgesellschaftlichen Totalitarismus fassen. Komme ich dann gleich noch drauf, was damit gemeint ist. Und letzten Endes als eine Form, in der man halt Reproduktions- und Reparaturfunktionen für eine selbstzerstörerische, also autodestruktive Gesellschaftsformation am Laufen hält. So, dass die letzte große Frage dann so nicht beantwortet kann, habe ich schon gesagt. Also in die Details. Transgalaktisches Gestaltungsversprechen. In Deutschland ist es so, dass der Begriff Subpolitiken unter anderem geprägt und vor allen Dingen so in die akademische Debatte von Ulrich Beck eingebracht worden ist, bei dem er für so alle möglichen Formen der Einflussnahme auf ökonomische, soziale, kulturelle und private Verhältnisse steht, die jenseits der Institutionen des liberalen, repräsentativ-demokratischen Staats operieren. Also letzten Endes für alles. Ich sage auch noch, warum das letzten Endes für alles steht. Lassen wir Beck mal selbst zu Wort kommen, mit einem schönen, typischen Beck-Zitat. Mit dem Wunderjahr 1989, dem friedlichen Zusammenbruch der Berliner Mauer und des Sowjetimperiums, sahen viele das Ende der Politik anbrechen. Man war angekommen in einem Zeitalter jenseits von Sozialismus und Kapitalismus, jenseits von Rechts und Links, Emanzipation etc. Globalisierung lautet das neue Zauberwort, worauf die neue Rhetorik der Globalisierung, der Wirtschaft, der Märkte, der Arbeitsplatzkonkurrenz, der Produktion, der Waren und Dienstleistungen, der Finanzströme, der Informationen, aber auch immer inhaltlich verweisen mag, hervorstechen in jedem Fall die beabsichtigten politischen Nebenfolgen. Industriegesellschaftliche Institutionen, die politisch gänzlich verschlossen schienen, können geknackt und dem politischen Zugriff geöffnet werden. Die Prämissen des Sozialstaats und des Rentensystems, der Sozialhilfe und der Kommunalpolitik, der Infrastrukturpolitik, die organisierte Macht der Gewerkschaften, das überbetriebliche Verhandlungssystem der Tarifautonomie, ebenso wie die Staatskosten, das System der Steuern und die Steuergerechtigkeit, alles schmilzt unter der neuen Wüstensonne der Globalisierung in die subpolitische Gestaltbarkeit hinein. Das ist so ein typisches, also ich meine, Beck war deswegen auch sehr erfolgreich, weil er eigentlich nur drei Argumentationsmuster in petto hatte, das ist eines davon. Und es ist so ein typisches Argumentationsmuster, an dem man sehr gut erkennen kann, warum Bourdieu den Beck zum Beispiel als eines der größten, wichtigsten trojanischen Pferde des Neoliberalismus bezeichnet hat. Ich gehe gleich mal durch. Man sieht nämlich in solchen Diskursfragmenten, geht der Beck natürlich erstmal sozusagen auf alle möglichen Transformationen ein, die sozusagen auch alte SPD-Nasen beunruhigen und alte Gewerkschafter beunruhigen. Wendet das Ganze dann aber ins Positive und zu sagen, jetzt haben wir damit sozusagen die ganz, ganz neuen Chancen der Gestaltbarkeit unserer gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse. Wie funktioniert das im Einzelnen? Die Grundthese von Beck und anderen, also der steht hier repräsentativ wirklich für alle möglichen Leute, aber ich will jetzt hier nicht euch mit Name-Dropping voll scheißen, deswegen Beck als repräsentativ. Die Globalisierung, was immer das auch sein soll, das ist sozusagen bei Beck und solchen Leuten, ist die Globalisierung immer das grammatische Subjekt, das als Erklärungssubstitut steht. Also immer, wenn die wissen, wenn die eigentlich sagen, wir können nicht erklären, was gerade passiert, sagen sie halt, die Globalisierung oder die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, die macht irgendwas. Das ist keine Erklärung, sondern einfach eine eigentlich letzten Endes eine mythologische Diskursfigur. Aber die Globalisierung macht Institutionen nationalstaatlicher Politik heteronom gegenüber globalen Marktgesetzen und Zwängen. Merkwürdig dabei ist nur, dass die Globalisierung von Staaten durchgesetzt wird, aber solche Widersprüche beunruhigen jemanden wie Beck natürlich nicht weiter. Also die Staaten werden heteronom. Sie hebt aber gleichzeitig auch Klassen- und Milieudifferenzen und die klassischen politischen Konfliktlinien auf. Das ist so bei Beck oder auch bei Giddens und anderen Leuten, die so politische Konzepte vertreten, ganz, ganz wichtig. Die alten Optionen links und rechts, Lohnarbeit und Kapital und so weiter und so fort, das sind Zombie-Begriffe, die haben keinen Wirklichkeitsgehalt mehr. Wir befinden uns in der Gesellschaft jenseits dessen. Und warum befinden wir uns da? Ganz einfach deswegen, weil im internationalen Wettbewerb alle gleich vor den globalen Risiken und Chancen geworden sind. Im Guten wie im Schlechten, aber das ist erstmal das große Versprechen. Das verdammt jetzt notwendigerweise auch die klassischen Interessenvertretungen, also die klassischen Milieuparteien wie die SPD oder die CDU, aber auch die Gewerkschaften etc. zur faktischen Bedeutungslosigkeit. Also die haben einfach genauso ausgedient wie die Zombie-Begriffe wie Arbeit, Kapital oder Klasse. Und gleichzeitig ist es so, dass hier notwendig die tradierten Formen von politischer Partizipation und sozialstaatlicher Absicherung oder des Konfliktmanagements, ne, also Gewerkschaften sind ja institutionalisierte und geronnene Formen, um sozusagen Konflikte zwischen Kapital und Arbeit friedlich im beiderseitigen Interesse zu vermitteln. Der Olle Marx nannte sie deswegen sozusagen die Form der Selbstvermarktung der Arbeiterklasse oder die Makler der Arbeiterklasse. Man fügt sich in dieselbe Logik ein und handelt in derselben Logik bestimmte Konflikte aus und dafür waren halt die Gewerkschaften sehr wichtig. Aber das alles gehört jetzt der alten Industriegesellschaft an. Tarifautonomie, überbetriebliche Arbeitsverträge, Streikrecht und so weiter gehören auf die Müllkippe der Geschichte. Damit jetzt zeigt sich der Beck jetzt wieder als jemand, der natürlich der SPD auch zuarbeitet. Also man muss immer wissen, alles was Giddens oder Beck gesagt haben, ist gleichzeitig sozusagen die neoliberale Variante der Sozialdemokratie. Also das sind die konzeptiven Ideologen dafür. Also Beck ist der große Stichwortgeber der Schröder-SPD und der rot-grünen Regierung gewesen. Giddens, der andere große Vertreter von Postdemokratie, war der große Stichwortgeber von Subpolitiken, war der große Stichwortgeber von New Labour in England. Aber die muss man auch irgendwo abholen. Deswegen heißt es jetzt bei Beck weiter, okay, wir müssen jetzt zugeben, in der Form, wie diese Subpolitiken bisher laufen, ist das Ganze ein hegemoniales Projekt im Kapitalinteresse. Das ist einfach so. Das heißt, die Subpolitiken des Standortwettbewerbs sind eine Art Klassenkampf von oben gegen die Bevölkerungsmehrheit. Warum Subpolitiken des Standortwettbewerbs? Mit Standortwettbewerben wird sozusagen die Politik unter Sach- und Zugzwänge gesetzt, die von den nationalstaatlich organisierten politischen Institutionen selbst nur noch bedingt beeinflusst werden können. Ne? Vereinfacht geht es darum, dass man halt im Notfall immer damit drohen kann, dass das Kapital irgendwo hingeht, wo irgendjemand ist, der es billiger und zu weniger sozialen Absicherungskonditionen und so weiter und so fort macht. Subpolitik dann deswegen, weil diese Art von Politik eben unterhalb der Politik ansetzt und die politische Gestaltung nur noch bedingt braucht, sondern einfach sozusagen Bedingungen und Parameter so einstellt, dass die Politik nur noch darauf reagieren kann. Aber auch wenn das jetzt bisher sozusagen nur ein Klassenkampf von oben ist, eröffnen sich doch für alle in dieser neuen Realität ganz gewaltige Chancen. Die Subpolitik der Globalisierung hilft nämlich, die gewerkschaftlichen und nationalstaatlichen Fesseln abzustreifen, eröffnet allgemeine neue Gestaltungsräume der Subpolitisierung außerhalb und innerhalb des politischen Systems, in der Wirtschaft, in Technik und Wissenschaft, in Familien und Vereinen, weil überall die Grundlagen des Handelns im Kleinen wie im Großen neu ausgehandelt werden müssen. Also man hat sozusagen die Geschichte eines quasi natürlichen Prozesses, eine Schicksalhaftigkeit, die setzt uns jetzt unter Zugzwänge, macht aber auch sozusagen Raum für ganz, ganz viel Neues und für neue Aushandlungen, wo jetzt ganz viele Akteure vermeintlich einstoßen können. Die allgemeinen Chancen der subpolitischen Mitgestaltung ergeben sich laut Beck daraus, das ist jetzt auch nicht so unrealistisch unbedingt, dass einfach mit der Bildungsexpansion, mit dem allgemein höheren Lebensstandard, mit den flexibilisierten und individualisierten Lebensstilmustern, mit neuen Kommunikationsmedien etc. Sozusagen auch auf Seiten der Subjekte tatsächlich neue Potenziale für politische Partizipation da sind, auch neue Bedürfnisse für politische Partizipation da sind. Das ist ja so eine klassische Hoffnung von ganz vielen Leuten immer gewesen, dass Bildung, also der Kapitalismus braucht Bildung, er muss die Arbeitskräfte immer besser bilden, indem er dieses Bildungselement, wie der Ole Marx das genannt hat, zuführt, versetzt er die Individuen auch immer mehr in die Fähigkeit, sozusagen sich reflexiv zu den gesellschaftlichen Verhältnissen zu verhalten. Neue Kommunikationsmedien bieten neue Möglichkeiten, das auch untereinander abzustimmen und so weiter und so fort. Also das sind die Potenziale, warum sozusagen die realen Mitgestaltungsmöglichkeiten auch wachsen könnten. Für Beck heißt das jetzt, die Vervielfältigung der Akteure, die ihre Expertise in heterogenen Entscheidungsfragen jenseits klassischer ideologischer Lager einbringen können und wollen, bedeutet halt auch, dass diese klassischen ideologischen Lagerbildungen halt gesprengt werden. Also das heißt, ich kann halt irgendwie grüner sein und mich in dem anderen Kontext halt irgendwie fremdenfeindlich verhalten. Ich kann irgendwie linker sein, wie Frau Wagenknecht, und gleichzeitig Wohlstandschauvinismus vertreten. Diese alten politischen Linien, wo das jetzt eine eindeutige Parteizuordnung braucht, sind hinfällig geworden. Es ist einfach so, dass wir uns spontan zu irgendwelchen Sachfragen, zu irgendwelchen Themen halt irgendwie in politische Debatten einbringen und da auch sozusagen flexibel switchen können. Gleichzeitig geht Beck davon aus, dass es eine Aufhebung der Grenzen zwischen Politik und Nichtpolitik gibt, die bewirkt eine vermeintliche, ich sage gleich noch, warum ich das für eine vermeintliche Explosion der Gestaltungs- und Partizipationsmöglichkeiten halte, aller Individuen, Aufhebung der Grenzen zwischen Politik und Nichtpolitik. Das knüpft natürlich so ein bisschen an die alte 68er Phrase davon an, dass auch das Private politisch ist oder die Revolution in Betten beginnen soll oder was auch immer. Ne, also auch das Private wird politisch. Und gleichzeitig ist es so, dass damit, wenn das alles politisch ist, Subpolitik sich von der bisherigen Politik auch dadurch unterscheidet, dass Akteure außerhalb des politischen und kooperatistischen Systems auf der Bühne der Gesellschaftsgestaltung auftreten. Also ich muss nicht mehr in irgendwelche Parteien gehen, ich muss nicht mehr in irgendwelche Gewerkschaften gehen, so wie ich in irgendwelchen Vereinen oder in irgendwelchen unmittelbaren Sozialkontexten die sozialen Beziehungen oder meine sozialen Beziehungen gestalte, nehme ich irgendwie schon teil an der großen Umgestaltung der Gesellschaft. Gleichzeitig ist es so, dann kann man nämlich auch positiv deuten, dass es diesen Rückzug der des Wahlvolkes aus der Politik gibt, das, was man heute Politikverdrossenheit nennt, kann man auch positiv sehen, weil das heißt gleichzeitig, dass sozusagen das Politische sich irgendwo anders hin verlagert und damit die hierarchischen Systeme der institutionellen Politik halt irgendwie unterminiert, gleichzeitig aber dort auch immer wieder eingreift und sie durchdringt, weil die Politik muss ja darauf reagieren, was in den subpolitischen Kontexten halt irgendwie passiert. Und positiv gewendet kommt es auch zu einer allgemeinen Unterminierung des modernen Glaubens an das politische System, Parlamente, Regierungen und Institutionen als exklusives Zentrum der Politik und zu dem, was der Beck eine alltagspraktische politische Kultur der reflexiven Demokratisierung nennt. Also wir haben es ständig in allen unseren sozialen Beziehungen selbst in der Hand, Politik zu machen. Politik ist damit nicht länger der Ort oder auch nur der zentrale Ort, an dem über die Gestaltung der gesellschaftlichen Zukunft entschieden wird. Politisierung des gesamten Alltags und des Privaten wird also als eine Selbstermächtigung der Subjekte bedeutet. Jetzt nochmal ein kleiner O-Ton, wie klingt das dann, wenn man das jetzt in eine schöne linke Essayistik packt, weil natürlich ist der Beck auch sozusagen von ganz vielen Linken dann aufgegriffen worden, weil er übernimmt ja so bestimmte Sachen, die aus den 68er-Kreisen, aus dem Operaismus kommen, wendet die so ein bisschen, ist dann gleichzeitig eine akademische Autorität, die das alles erzählt, dann schreiben ganz viele begeisterte Leute das ab, nur mit einer viel, viel größeren Emphase. Das klingt dann ungefähr so. Subpolitik ist allgegenwärtig und doch ungreifbar. Entzieht sich dem systematischen Zugriff. Sie ist untergründige Realität und ortlose Utopie. Sie ist diffus und nomadisch. In ihren Formen vielgestaltig und verspielt. Und doch zuweilen von einem tödlichen Ernst. Subpolitik, das ist der individuelle Entschluss, lieber auf den kollektiven Fetisch Auto zu verzichten. Wie der neotribalistische Protest gegen Atomtransporte. Sie findet auf öffentlichen Plätzen, genauso aber in den Räumen des Privaten statt. Ihr kollektives, rhizomatisches Netzwerk schafft horizontale Querverbindungen und durchdringt die gesamte soziale Sphäre. Sie ist Ausdruck und die Stimme des Verdrängten, Unbewussten, kehrt es hervor und gibt ihm Raum. Sie ist die Stimme der Vielheit gegen die Vereinheitlichung. Subpolitik ist haltlos und entgrenzt. Sie ist subversiv und anarchisch. Und sie ist so umfassend wie singulär. In ihrer Entgrenzung breitet sie sich bis hinein in das hierarchische System der institutionellen Politik aus, hinterfragt es und schränkt seine Handlungsmöglichkeiten ein. Sie ist das Andere der Politik und zugleich eine andere Politik. In ihrer Andersheit ist Subpolitik aber immer auch verschieden von sich selbst. Sie ist unberechenbar, greift beliebige Themen auf, taucht unvermittelt aus ihrem Lebensuntergrund auf der Medienoberfläche der politischen Öffentlichkeit auf. Der langen Rede kurzer Sinn, wenn ich das so fasse, dann kann ich natürlich irgendwie in jedem in jeder kleinen Handlung, also ich fahre jetzt mal nicht Auto, sondern mit der Deutschen Bahn, kann ich irgendwie gleich einen großen politischen Akt irgendwie sehen. Und das Schöne daran ist, ich sehe da drin nicht nur irgendwie einen großen politischen Akt, sondern ich weiß gleichzeitig, auch wenn ich jetzt nicht die Mühe auf mich nehmen muss, dass ich mich mit irgendwelchen anderen Leuten vernetze und irgendwas koordiniere und gestalte, unterschwellig im Rhizom der Vernetzung durchdringt sozusagen das, was ich tue, im globalen Konnex mit dem, was alle anderen tun, so und so schon die ganze Gesellschaft. Ne? Das Schöne am Rhizom an dieser Metapher ist natürlich, das kann man nicht sehen, aber alle kleinen Pilze, die individuell aus dem Boden schießen, sind durch das Rhizom untergründig dennoch verbunden und stehen in Konnex. Und das suspendiert jetzt natürlich auch die Aufgabe, irgendwelche Sachen wirklich zu gestalten und zu organisieren, weil ist ja immer alles schon da. Ne? Die Beziehungen und die Durchdringung sind schon da und der Lebensuntergrund, aus dem das ständig an die Oberfläche schießt, ist auch schon da. Das ist eigentlich eine ziemliche Feelgood-Verheißung, muss ich sagen. Jetzt können wir mal fragen, was verbirgt sich so konkret hinter dieser Feelgood-Verheißung? Weil, ich meine, Sie können jetzt natürlich auch rausgehen aus dem Vortrag und sagen, hey, so Politiken finde ich geil, ich mache jetzt nur noch so Politik. Dann gucken wir uns mal an, wobei Sie sich das alles sagen können. Also die Realitäten hinter der transgalaktischen Verheißung. Subpolitik als Catch-all-Phrase bezeichnet jede Form individueller und kollektiver Praxis, jenseits und unterhalb etablierter politischer Institutionen und Parteien. Also alles, was Sie nicht in etablierten politischen Institutionen machen, können Sie als Subpolitik labeln. Dazu gehört jetzt sowas wie ganz klassische Formen, deswegen auch labeln, ne, weil wenn man sich anguckt, worüber die sprechen, hat man letzten Endes ganz klassische Formen zivilgesellschaftlichen Engagements in Anlass- oder themenbezogenen Vereinen und Bürgerinitiativen drin. Also das heißt, Anti-Atom-Initiativen sind genauso Subpolitik wie der Kaninchenzüchterinnenverein Dippoteswalde, weil die gestalten auch alle möglichen Sachen unterhalb der Ebene von Politik und alles mögliche andere natürlich auch. Subpolitik sind natürlich alle neuen Formen von Kommunikation und Netzpolitik, deswegen sind auch die Piraten oder waren die Piratenparteileute von diesen Konzepten natürlich auch sehr angetan und mit Rhizom hat man es da ja auch immer. Subpolitiken sind natürlich auch alle Sachen, die irgendwie so in linksalternativen Kontexten als Formen der Selbstorganisation von Produktion und Distributionsbeziehungen laufen, die irgendwie parallel zu den kapitalistischen Verwertungszusammenhängen vor sich hinwursteln, also Tauschbörsen, Schenkläden, Repair-Cafés. Subpolitiken sind spontane Selbsthilfeinitiativen und dabei ist es ganz egal, ob das eine Bürgerwehr gegen Geflüchtete ist oder ob das eine Initiative zur Geflüchtetenunterstützung ist. Aber letztendlich sind auch alle möglichen Formen des Handelns in Konsum und Freizeit immer schon Subpolitik. Warum? Hören wir mal den anderen großen Wortgeber, Giddens, Anthony Giddens. Jedes reflexive Selbstprojekt kann in aktuellen Transformationen des Sozialen weitreichende Veränderungen im Gefüge der globalen Welt bewirken. Individuelle Lebensstile und der Umgang mit dem eigenen Körper sind Formen einer lebensweltlichen Politik mit automatischen globaler Dimension. Also das heißt, natürlich bezieht sich das jetzt erstmal irgendwie auf Konsumentscheidungen. Das heißt, wenn Sie halt irgendwie bei Rewe das kleine Kind singen hören, wie sie das mal in so einem Slogan eine Zeit lang hatten, Mutter Erde, hörst du mich? Ich denke an dich. Dann wissen Sie, heute kaufe ich mal Bioprodukte ein. Und schon haben sie wieder subpolitisch gehandelt. Aber man kann das, muss das natürlich nicht jetzt nur darauf beziehen, weil ich muss ehrlich sagen, woran ich immer bei Neoliberalismus denke und an die Selbstbezüglichkeit des Individuums, das sein eigenes Projekt ist, fällt mir eigentlich spontan immer nur eine Tätigkeitsform ein. Das ist Selbstbefriedigung. Und ich denke, wenn Sie das richtig deuten, können Sie auch sagen, wenn Sie bei Selbstbefriedigung jetzt in Zukunft einfach mal genderneutrale oder auch queere Filme fahren, dann können Sie auch diese Tätigkeitsform als subpolitisches Projekt und hochpolitischen Akt irgendwie in die Frage einordnen, wo und wie Sie jetzt in der letzten Zeit oder in der letzten Woche politisch waren und sich engagiert haben. Gut, also nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, ich habe nichts gegen Selbstbefriedigung, das kann Spaß machen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwelche Leute sich dabei irgendwie einbilden, dass auch das politisch ist. Wenn Ihnen das jetzt was bringt, die Frage ist halt, wenn wir es jetzt realistisch einschätzen, was sind die wirklichen politischen Effekte und was sind die wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten, die damit gegeben sind, gehen die natürlich de facto gegen Null. Damit bin ich beim nächsten Punkt. Es ist ja schon durch die Autoren so ein bisschen deutlich geworden, Subpolitiken als neoliberales und postdemokratisches Projekt. Dazu vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, was versteht man unter Neoliberalismus, was unter Postdemokratie zu Neoliberalismus, Stapelfeld war ja da schon, ne? Kommt nochmal. Zu dem Thema da. Okay, also ich hatte jetzt den Plan nicht richtig im Kopf, gut, dann kommt dazu nochmal was Ausführlicheres, deswegen sage ich jetzt nur was sehr Allgemeines. Neoliberalismus ist erstmal ein Überbegriff für ganz verschiedene wirtschaftspolitische und philosophische Ansätze, die aber so ein paar geteilte Grundprämissen haben. Die ganz wesentliche erste Grundprämisse ist die Negierung oder die Negation aller gesellschaftlichen Beziehungen, die irgendwie durch Individualisierung auf der einen Seite oder durch Naturalisierung auf der anderen Seite ersetzt werden. Ich habe da noch ein schönes Zitat, das ist veranschaulicht, deswegen erkläre ich das jetzt noch nicht weiter. Der nächste Punkt ist, dass das paradigmatische Modell dafür natürlich der Markt ist oder ein bestimmtes Bild des Marktes, wie er in der neoliberalen Theorie existiert, wo der Markt einerseits ein quasi naturgesetzlicher Zusammenhang ist, andererseits aber ein naturgesetzlicher Zusammenhang, der sich sozusagen unmittelbar aus dem freien Handeln der Individuen herstellen und ergeben soll und sich auch selbst regulieren soll. Also kein gesellschaftlich hergestellter Zusammenhang, sondern ein Zusammenhang, in dem irgendwie zwischen Individuum und Natur, sozusagen Naturgesetzlichkeit alles beständig fröhlich hin und her springt. Es gibt jetzt aber eine Differenz zum klassischen Liberalismus und die ist relativ wichtig. Der klassische Liberalismus begreift den Markt ja als Freiraum ökonomischen Handelns, der aber gerade durch eine politisch-soziale Eigenlogik des Staates garantiert werden soll und muss. Also wenn Sie sich Adam Smiths The Wealth of Nations angucken, es ist nicht umsonst so, dass er dem Staat fast 300 Seiten widmet. Ganz einfach deswegen, weil der Staat sozusagen in seiner politischen Eigenlogik halt bestimmte Sachen herstellt, die der privatwirtschaftlichen Verwertung und den privatwirtschaftlichen Marktbeziehungen sozusagen vorausgesetzt sind und die selbst nicht marktwirtschaftlich reproduziert werden können. Im Unterschied dazu wird der Markt im Neoliberalismus zur universalen Grundform der Gestaltung aller gesellschaftlichen Beziehungen, weswegen man so im Alltagsverständnis oder halt auch von manchen soziologischen Theoretikern so den Begriff des ökonomischen Imperialismus sozusagen hätte, ne? Wo dann die Vorstellung dahinter steht, es hätte mal irgendwie eine Zeit gegeben, wo das Ökonomische uns im politischen und sozialen Bereich tatsächlich in Ruhe gelassen hätte und jetzt greift es sozusagen über seinen Geltungsbereich über. Was jetzt politisch noch sehr konkret dazu gehört, ist ein Umbau, also kein Abbau des Staates, weil, wie Sie vielleicht wissen, ist im Neoliberalismus der Staat nicht schlanker geworden. Die Staatsausgaben sind permanent durch die Decke geschossen. Womit man es aber zu tun hat, ist ein Umbau des Staates vom keynesianischen Umverteilungs- und Absicherungsstaat zum Sicherheitsstaat oder, wie der Wacon das nennt, from Welfare to Prison Fair. Also das heißt, from Welfare to Prison Fair deswegen, weil Wacon in so einer kleinen Statistik gezeigt hat, wie sozusagen alles, was der kalifornische Staat zum Beispiel an Ausgaben für Bildung, Gesundheits- und Sozialpolitik eingespart hat, in den Ausgaben für Gefängnisse und Polizeiarbeit halt irgendwie überkompensiert worden ist. Und das ist tatsächlich sozusagen so die generelle Umstellung, die man in fast allen kapitalistischen Ländern findet, dass es kein Rückbau des Staates gibt, aber eben Umbau des Staates, der sich halt eher auf diese autoritären Sicherheitsaufgaben beschränkt. Und das natürlich auch in den Diskursen. Ne? Wenn Sie sich angucken, sozusagen politische Diskurse inszenieren halt inzwischen meistens parteiübergreifend den wehrhaften Staat. Also es geht um den Abwehrkampf gegen Geflüchtete, es geht um den Abwehrkampf gegen Kriminelle, es geht um den Abwehrkampf gegen Sozialschmarotzer und es geht um den Abwehrkampf gegen den internationalen Terrorismus natürlich. Das sind die wesentlichen Topoi, wo sich das dann auch deutlich zeigt, wo wieder die Verschiebungen laufen. Okay, ich hatte jetzt eigentlich noch eine Folie zur Postdemokratie. Die ist verschwunden? Nee, ist nur vertauscht. Postdemokratie heißt einfach, die alten liberaldemokratischen Formen werden wie verfassungsmäßige Windmühlen am Klappern gehalten, wie das in einem schönen Zitat auf den Punkt gebracht wird. Was heißt das? Die Ordnung in der, das heißt, eine Ordnung, eine politische Ordnung, in der demokratische Institutionen formal fortexistieren, aber in Praxi nur noch entkernte und ausgehöhlte Fassaden für eine ganz anders gelagerte Politik geworden sind und für eine ganz anders gelagerte politische Realität. Sichtbar wird das daran, dass sozusagen die Differenzen und Konfliktlinien zwischen verschiedenen politischen Parteien weitgehend nivelliert und aufgehoben werden. Also versuchen Sie, wirkliche Differenzen zwischen SPD, CDU, Grünen inklusive der Linkspartei auszumachen. Sie werden weitgehend Schwierigkeiten haben. Das Ganze verschiebt sich sozusagen in den Bereich, dass man auf der einen Seite halt bestimmte Worthülsen verschiebt, auf der anderen Seite, dass man halt in dem Maße, wie die politischen Gestaltungsmöglichkeiten sinken, halt eine Scheindifferenz herstellt, indem man politischen Kampf auf PR und die Charakterdifferenzen von Star-Politikerinnen halt irgendwie reduziert. Also es ist ja so auch das Interessante, es geht nicht um die Frage, was verbirgt sich jetzt so genau hinter dieser Phase, dass die SPD jetzt soziale Gerechtigkeit zu ihrem Markenkern ausbauen will, was selbst schon eine interessante Formulierung ist, sondern wer wird der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin? Politische Entscheidungen werden dann in den meisten Fällen halt parteiübergreifend durch eine Rhetorik des Sachzwangs und der Alternativlosigkeit begründet. Das berühmte TINA-Prinzip von Maggie Thatcher geprägt, there is no alternative. Und damit hat man es mit einem faktischen Rückgang der politischen Beteiligungsmöglichkeiten für die Mehrheit der Bevölkerung zu tun. Natürlich schon auf der Ebene der Wahlen, weil es sozusagen klare Lagerwahlkämpfe mit relativ inbegrenzten Rahmen, klaren Entscheidungsoptionen nur noch sehr bedingt gibt. Und auf der anderen Seite haben sie es auch mit einer Erosion der klassischen Möglichkeiten von politischer Gestaltung jenseits politischer Parteien, also sprich Gewerkschaften etc. pp. Zu tun. Die wirklichen Entscheidungen werden in transnationale Institutionen und in zwischenstaatliche Verhandlungen verlagert. Also werden wirklich sozusagen auch dem Handlungsraum der nationalstaatlichen Politik entzogen. Und man hat es mit einer wachsenden Verflechtung ökonomischer und politischer Eliten zu tun. Also eigentlich das, was sozusagen eher die feudale Gesellschaft und den absolutistischen Staat ausgezeichnet hat, kehrt sozusagen im Spätkapitalismus zurück. Dass es eben genau diese Rollendifferenzierung von Politik und Autonomie und Wirtschaft nicht mehr gibt. Sichtbar ist das natürlich in dem berühmten Switching zwischen halt Lobbyarbeit und politischer Karriere, wo die Rollenverteilung halt relativ diffus geworden sind. Andererseits natürlich auch daran, dass halt bei wirklich wichtigen transnationalen Handelsabkommen natürlich die Vertreter der wichtigen Interessenverbände halt mit am Tisch sitzen, im Hinterzimmer, während halt die Parlamente ausgeladen sind, also selbst die Vertretungskörperschaften, die das Ganze dann halt am Ende nur noch akklamieren dürfen. Deswegen, also kleiner Gag am Rande, deswegen spricht halt Crouch, ein wichtiger Theoretiker der Postdemokratie, auch davon, dass man inzwischen nicht mehr von Lobbypolitik sprechen kann, weil Lobby ja eben heißt, dass die wirtschaftlichen Eliten im Vorzimmer gewartet hätten und dort irgendwie versuchen, irgendwas zu bearbeiten. Und worum es jetzt geht, ist das Gegenteil von Lobbypolitik, weil die wirtschaftlichen Eliten sitzen nicht mehr mit in der Lobby, sondern sie sitzen eben im Hinterzimmer, im Verhandlungsraum. Das ist mit dieser wachsenden Verflechtung gemeint. Wenn man sich das jetzt alles mal anguckt, dann kann man, glaube ich, ziemlich genau schon sehen, dass Postdemokratie in vielerlei Hinsicht eigentlich nur ein Komplementärbegriff für dieselben Tendenzen ist, die im Begriff der Subpolitik einfach affirmiert werden. Das heißt, politische Gestaltung ist nicht mehr möglich oder nur noch in sehr begrenzten Rahmen möglich. Nur die Postdemokratie-Thesen kritisieren das irgendwie in wie auch immer begrenzten Rahmen, während Subpolitiken sagen, das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir haben dafür ja irgendwie tausend andere Gestaltungsmöglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. So, jetzt zurück zur anderen Folie. Wenn ich jetzt sage, neoliberales und postdemokratisches Projekt, dann meine ich damit natürlich nicht, dass es irgendwie eine globale Verschwörung der Neoliberalen gegeben hat, die sich jetzt entschlossen haben, subpolitische Praxen zu erfinden und zu steuern. Ich habe das vorhin schon angedeutet, die Praxisformen und Orientierung sind häufig welche, die sich wirklich so graswurzelmäßig in allen möglichen konkreten Anlässen entwickeln und anlassbezogen ganz verschiedene Strategien sozusagen ausbilden und aus ganz verschiedenen Kontexten kommen, aber in der Reaktion auf ähnliche Problemlagen und ähnliche epistemologische, also mit der Form der Erkenntnisweisen und der Wahrnehmung gekoppelte Prämissen, kommen sie halt auch zu ähnlichen Orientierungen und führen eigentlich häufig zu ähnlichen Lösungen wie die neoliberalen Diskurse. Und das führt dazu, dass es eine strukturelle und funktionale Wahlverwandtschaft und Passförmigkeit gibt. Ne? Es geht nicht darum, die Neoliberalen haben das gesteuert, aber es passt halt am Ende wie die Faust aufs Auge, trifft zusammen und kann auf die Art und Weise halt integriert und vereinnahmt werden. Und letzten Endes ist es dann der neoliberale Diskurs, der nicht nur das Wort Subpolitiken geprägt hat, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Hinsichten, diesen vielfältigen, heterogenen Ansätzen und Konzepten halt sowas wie ein verbindendes Orientierungsmuster und Narrativ angeboten hat. Wie wir das dann noch sehen werden, gibt es halt wirklich dann auch eine ganz ähnliche Bestimmung des Verhältnisses von Politik, Zivilgesellschaft und politischer Ökonomie, das die wechselseitige Anschlussfähigkeit begünstigt. Um das jetzt nicht irgendwie nur hier zu behaupten, sondern einfach mal an einem schönen Originalzitat zu zeigen, einer der großen Klassiker, hier in zwei Varianten von Maggie Thatcher. They are casting their problem on society. And you know, there is no such thing as society. There are individual men and women and their families. Das ist übrigens sehr wichtig im Neoliberalismus. Also Vielfalt ist schon okay und Individualismus auch, aber es müssen Männer und Frauen sein und Familien. Es können nicht einfach nur heterogene Individuen sein oder einfach nur Menschen, sondern aus verschiedenen Gründen komme ich da noch drauf, es müssen Männer und Frauen sein. Men and women and their families. And no government can do anything except through people. And people must look for themselves first. It's our duty to look after ourselves and then also to look after our neighbor. People have got the entitlement too much in mind without the obligations, because there's no such thing as entitlement unless someone has first met an obligation. Und in der anderen Variante, there is no such thing as society. There is living tapestry of men and women and people, and the beauty of that tapestry and the quality of our life will depend upon how much each of us is prepared to take responsibility for ourselves, and each of us prepared to turn around and help by our own efforts those who are unfortunate. Letzten Endes haben Sie hier sozusagen in der Nussschale alle wichtigen Prämissen und Vorstellungen des Neoliberalismus. Aber gleichzeitig sieht man auch, wo sozusagen das zivilgesellschaftliche und subpolitische Moment reinkommt in die Sache. Das ganz kurz nochmal durchzugehen. Also auch an der ersten Stelle steht natürlich ganz prominent der is no such thing as society, die Negation der Gesellschaftlichkeit ökonomischer, politischer, soziokultureller Beziehung. Und die Negation der Gesellschaftlichkeit der Beziehung heißt halt gleichzeitig auch die Negation ihrer politischen Gestaltbarkeit. Also das ist die Behauptung, ne? Keine Regierung kann da irgendetwas etwas machen. Das Interessante und das Paradoxe ist natürlich wieder die Frage, wer legt eigentlich diese Verpflichtung, von der Maggie Thatcher spricht, den Individuen auf? Das ist ja eine interessante Frage, weil es ist sozusagen eine extreme Form von staatlicher Politik, auch staatlich repressiver Politik, wenn man sich an die Geschichte des Neoliberalismus in England erinnert. Aber natürlich eine, die die ganze Zeit bestreitet, dass sie Politik ist. Also die Negation der Gesellschaftlichkeit, der Beziehung und ihrer politischen und staatlichen Gestaltbarkeit. Das Ganze verbindet sich dann mit der Anrufung individueller und vermeintlich unmittelbarer sozialer Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten des Handelns, die irgendwie Politik ersetzen sollen. Darin hat man dann was, wo man das konkret machen kann, den sehr engen Zusammenhang von Neoliberalismus und Neokonservatismus. Deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, dass das Männer und Frauen sind, weil konkret geht es jetzt zum Beispiel darum, dass die Beschwörung von neokonservativen Geschlechter- und Familienkonzepten, die mit dem Neoliberalismus sehr, sehr oft verbunden war und auch mit entsprechend naturalisierten Konzepten, es halt verlaubt, die partielle Rückverlagerung reproduktiver Tätigkeiten vom Staat auf die Familie und damit letzten Endes auf die Frauen natürlich, so wie die Arbeitsteilung in der kapitalistischen Gesellschaft organisiert sind, halt durchzusetzen. Das hängt sehr eng zusammen. Gleichzeitig ist es so, der Neoliberalismus ist ja Gott sei Dank offen, weil es geht ja letzten Endes auch um die Individuen. Das heißt, wenn Sie sich das genau angucken, dann können Sie auch subpolitische queere Impulse ganz gut vereinnahmen. Das heißt, das, was mal irgendwie als Queer Communities of Care in den entsprechenden Communities in den späten 80ern, frühen 90er Jahren halt gefeiert worden ist, wir kümmern uns im Zusammenhang mit der AIDS-Krise und der mangelnden Gesundheitsversorgung in den USA und Großbritannien vor allen Dingen. Wir kümmern uns halt einfach um Selbstorganisation, wir machen Unterstützungsnetzwerke und so weiter und so fort. Ist halt auch eine Form, die letzten Endes derselben Logik folgt und sozusagen die Art und Weise, wie queere Formen des Lebens halt in staatlichen Institutionen anerkannt werden, ist sozusagen auch einfach nur die Sache, dass man sozusagen nach dem Modell der bürgerlichen Familie modelt, auch wenn das jetzt zwei Frauen und zwei Männer sein können. Es geht letzten Endes darum, wechselseitige Verantwortlichkeiten aufzubauen, die die gesellschaftliche Verantwortlichkeit sozusagen suspendiert. Was man jetzt irgendwie dann auch damit zeigen kann, ist, dass sozusagen ganz, ganz viele Ansätze, die auch sozusagen, auch wenn sie das Wort Subpolitiken nicht verwenden, letzten Endes auf einer ähnlichen argumentativen Ebene in den 80er und 90er Jahren laufen und dem sogenannten Kommunitarismus zugerechnet werden, letzten Endes einfach Spiegelbilder und Doppelgänger des neoliberalen Diskurses sind. Also es ist zwar so, wenn Sie sich damit beschäftigen wollen, es gibt ja Wikipedia, dann kann man das alles auch schnell nochmal nachrecherchieren, Leute wie Charles Taylor oder Amitai Etzioni sind halt Leute, die treten sozusagen ganz dezidiert als Kritiker des Neoliberalismus auf, kritisieren halt die soziale Kälte und den Individualismus und so weiter und so fort. Aber was beschwören sie sozusagen als Alternative? Sie beschwören eine unmittelbar gemeinschaftliche Zivilgesellschaft, unmittelbare soziale Verantwortlichkeit in der Neighborhood und so weiter und so fort. Das ist genau sozusagen eine andere Form dieses Konzeptes. Und man muss immer wissen, auch wenn die sich gegenseitig kritisieren, das gehört sozusagen in der gesellschaftlichen Logik einfach zusammen. Alles Übrige, also die gesellschaftlichen Beziehungen, die nicht auf vermeintlich unmittelbare individuelle und soziale Verantwortlichkeit reduziert werden können, wird naturalisiert oder in marxistischen Begriffen fetischisiert. Was heißt das? Dazu lassen wir nochmal den Giddens zu Wort kommen. Die Risiken und Freiheiten der entfalteten Modernen erzeugen vermehrt fateful moments, denen auf, das ist die nicht mehr Überarbeitungsmöglichkeit, weil ich keinen Stromumzug hatte, also denen auf nationalpolitischer Ebene nur bedingt begegnet werden kann. Das Ganze ist jetzt natürlich aber so, genauso wie in der Logik bei Beck vorhin, ist es was Positives, weil diese schicksalhaften Momente bergen Risiken und Chancen. Sie verweisen nämlich die Individuen auf ihre eigene Entscheidungskompetenz, in der sie in eigenverantwortlicher Entscheidung abwiegen und fällen müssen, die weitreichende persönliche und soziale Konsequenzen haben. Das heißt jetzt sozusagen konkret, ich werde mit schicksalhaften Momenten konfrontiert, also zum Beispiel die Verlagerung von bestimmten Industriestandorten, in denen ich früher mal gearbeitet habe, in andere Weltregionen, oder möglicherweise auch die Tatsache, dass halt bestimmte Formen von Lohnarbeitstätigkeit einfach nicht mehr notwendig sind, weil wir einfach die technologischen Möglichkeiten haben, das ohne menschliche Arbeitskraft zu leisten. Damit werde ich konfrontiert, das ist jetzt sozusagen ein Schicksal, aber ich habe jetzt auch die Möglichkeit, weil mir der Staat nicht mehr hilft, dieses Schicksal eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen, sozusagen meine eigene Life-Politik, wie Giddens das nennt, zu machen, mein eigenes Selbstprojekt zu machen und das Ganze sozusagen als Chance zu begreifen und dann aus dem Bewusstsein der individuellen Gefährdung und Dilemmata und aus dem Bewusstsein der individuellen Betroffenheit heraus beschäftige ich mich damit natürlich automatisch auch immer schon mit den großen globalen Fragen und finde sozusagen irgendwelche alternativen Möglichkeiten im Bereich meines individuellen Durchwurstelns für die gesellschaftliche Organisation. Des Pudels Kern ist hier relativ einfach, dass die Parameter des gesellschaftlichen Lebens als individueller Zwang einfach nur erscheinen, also als auf das Individuum ausgeübter Zwang erscheinen, auf unverstandene und als unbeeinflussbar erlebte gesellschaftliche Mächte in irgendeiner Weise zu reagieren. Und die Globalisierung, der Markt, sind dann sozusagen Schicksalsbegriffe. Aber weil die Individuen darauf reagieren, kann man es zugleich als Freiheit und Selbstermächtigung der Subjekte umdeuten. Ganz einfach deswegen, weil sie werden ja befreit aus sozusagen dieser blöden fordistischen Kernfamilie und halt irgendwelchen individuellen Zwängen, die halt einer früheren Gesellschaftsform angehört haben. Was man jetzt hier drin hat, ist eine bestimmte Legitimationslogik. Luc Boltanski, ein französischer Soziologe, hat deswegen gemeint, also im Kern ist es so, dass der Neoliberalismus eigentlich derselben Legitimationslogik folgt wie die Geschichtsphilosophie der staatssozialistischen Länder. Es geht nämlich darum, auf der einen Seite eine radikal deterministische Erzählung zu machen, also die Notwendigkeit und die Schicksalhaftigkeit des Naturprozesses der Globalisierung, das Ganze aber sozusagen mit einem radikalen Voluntarismus zu verbinden, in der der Einzelne zur Tat aufgerufen ist, sich sozusagen diesem schicksalhaften Prozess zu stellen und ihn mit zu gestalten. Und Boltanski bringt das auf die schöne Formel, letzten Endes würden alle neoliberalen Politikargumente darauf hinauslaufen, die Notwendigkeit wollen zu müssen, um nicht die Opfer zu werden. Also das ist sozusagen die Logik, auf die sich das dann reduziert. Wenn man soweit ist, ist jetzt auch schon relativ klar, warum es hier eine Menge Angriffspunkte gibt, um das Ganze aus einer linken Ecke irgendwie zu kritisieren. Ich fange mal mit einem Hirsch-Zitat an. Je weniger die sozialen Verhältnisse als gestaltbar erscheinen, je unbeeinflussbarer gesellschaftliche Risiken erscheinen und je zwanghafter der soziale Zusammenhang wird, desto mehr wächst die Neigung, den vielfältigen Bedrohungen durch individuelle Therapie und quasi religiöse Sinnstiftung zu begegnen. Und in diesen Bereich gehört jetzt nicht nur unbedingt die neue Esoterik mit rein oder sozusagen halt die ganze Tendenz, dass sie diese vielen schönen Lifestyle-Produkte und Wellness-Angebote haben, in die sie sich sozusagen zurückziehen können. Oder die vielen Angebote, ne, es ist ja so, also kleine Anekdote am Rande, ich kenne fast niemanden, der seine Promotion an der deutschen Universität überstanden hat, ohne danach halt irgendwie längerfristig in Therapie zu müssen, also mich eingeschlossen. Die wesentliche Frage ist nur, ob es dann klinisch wird oder halt ambulant gemacht werden kann. Bei mir hat es ambulant funktioniert. Ich kenne aber auch einige Fälle, bei denen sozusagen der klinische Eingriff notwendig war. Aber es gibt halt gleichzeitig diese Angebote, aber auch das heißt natürlich nicht, dass sie irgendwie ihr individuelles Leben gestalten, sondern sie haben sozusagen einfach nur die Möglichkeiten, sich irgendwie halbwegs wieder fit zu machen, um halt in bestimmten Parametern, die sie gleichzeitig überhaupt nicht bestimmen können, weil auf die Art und Weise, wie halt Wissenschaftspolitik in Deutschland gemacht wird, haben sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter natürlich keinen Einfluss. Ne? Sie können sich individuell fit machen und sie können individuell fliehen, aber sie haben keine Möglichkeiten, die gesellschaftlichen Parameter des Ganzen zu beeinflussen. Das ist ein Beispiel unter Tausenden. Also das heißt, die Logik, die jetzt dahinter steht, während die Parameter des gesellschaftlichen Lebens insgesamt dem aktiven Handlungsraum der Mitbestimmung und häufig auch dem Bewusstsein immer weiter entzogen werden, wird der Umgang mit den Effekten auf die Individuen abgeladen. Subpolitik reduziert sich dann in dieser Perspektive tatsächlich auf eine nur scheinhafte Mitgestaltung, die immer in eng gesteckten Grenzen operiert. Also letzten Endes läuft es immer darauf hinaus zu sagen, okay, gucken wir uns an, es gibt zum Beispiel irgendwie ganz, ganz viele tolle Konzepte von Quartiermanagement. Quartiermanagement heißt halt einfach sozusagen, wenn es in einer bestimmten Variante gemacht wird, die Eigentumsverhältnisse und die grundsätzlichen Parameter der Entwicklung des Viertels sind gesetzt, aber jetzt holt man sozusagen auch nochmal die Leute, die damit wohnen, ins Boot und versucht sozusagen ihre Impulse somit aufzugreifen und nutzbar zu machen, dass das Ganze irgendwie ein bisschen sozialverträglicher wird oder dass das Ganze sogar, ne, also man kann ja sozusagen auch die Impulse von irgendwelchen Linken und Queeren und Künstlerleuten ganz toll aufgreifen, um irgendwie die Gentrifizierung wieder ein Stück voranzutreiben. Man lässt die Leute sozusagen ihr eigenes Quartier aufwerten und so weiter und so fort. Aber die Parameter, in denen das passiert, bestimmt man nicht mit. Flüchtlingshilfe ist halt was Ähnliches. Also in der Flüchtlingshilfe werden sie ja nicht gefragt, wie die Bundesrepublik Deutschland ihre Geflüchtetenpolitik organisieren soll und ob das jetzt wirklich so toll ist, was wir und die EU insgesamt gerade machen, sondern es geht halt einfach darum, dass sie die Möglichkeit haben, in bestimmten eng gesteckten Grenzen vor Ort, teilweise auch mit staatlichen Geldern und mit staatlicher Unterstützung, konkrete Unterstützungsnetzwerke gestalten können. Aber das Problem ist, in all solchen Fällen ist Subpolitik letzten Endes nichts anderes als eine effiziente Form des Outsourcings staatlicher Aufgaben auf bürgerliches Engagement. Weil letzten Endes heißt halt einfach, was an Flüchtlingshilfe-Netzwerken für die Logik des politischen Systems interessant ist, erstmal ist, dass sie einfach billiger sind, ne? Als wenn man das sozusagen professionell organisieren lässt. Und gleichzeitig ist es ja so, Sie alle wissen das, ich gehe immer davon aus, dass viel mehr Leute sich in Flüchtlingshilfe engagieren, als man das am Ende denkt, aber einige tun das vielleicht oder haben da schon Erfahrungen gemacht. Und wenn sie Erfahrungen gemacht haben, dann wissen sie auch, dass sie sozusagen die Parameter dessen, was sie in der Flüchtlingshilfe eigentlich machen müssen, auch nicht in der Hand haben. Weil letzten Endes der größte Teil ist, sie kompensieren sozusagen das, was die staatliche Verwaltung nicht leistet. Das kann bis dahin gehen, dass sie halt in ehrenamtlicher Tätigkeit halt mit auf die jeweiligen Ämter gehen, wo natürlich auch in den entsprechenden Institutionen in Sachsen auch die Leute, die aktiv und direkt mit Flüchtlingen zusammenarbeiten, noch nicht mal vorausgesetzt werden kann, dass die wenigstens passables Englisch sprechen, geschweige denn irgendeine andere Sprache. Und es geht letzten Endes darum, dass sie dann relativ häufig auch damit konfrontiert sind, dass auch in der Geflüchtetenhilfe da natürlich was passiert da. Man folgt natürlich der Logik, die vorgegeben ist. Integration heißt Leute in Arbeit bringen, egal was für eine scheiß Arbeit das ist. Das haben viele Leute, die in geflüchteten Netzwerken zusammenarbeiten, natürlich auch selbst schon verinnerlicht. Aber das heißt gleichzeitig, sie bestimmen überhaupt nicht die Parameter dessen, was sie für eine gelungene und sinnvolle Integration halten, ne? Sondern sie tickern sozusagen schön in den vorbestimmten Rahmen. Könnte man jetzt an vielen anderen Beispielen endlos ausführen, nur um das ein bisschen konkreter zu machen. Gleichzeitig heißt es halt, Subpolitiken bleiben immer nur scheinautonom, da sie von öffentlichen oder privaten Geldern abhängig sind. Sie können noch so tolle Konzepte haben, wie sie Geflüchtetenhilfe organisieren können. Wenn sie dafür nicht irgendwo bei privaten Spendern oder bei der Politik, also bei öffentlichen Geldern, Gelder einwerben, werden sie nichts davon umsetzen können. Und das heißt, die Autonomie der Gestaltungsmöglichkeiten ist auch da schon relativ stark begrenzt. Man kann das jetzt auch weiter aufdehnen, wenn man sich jetzt anguckt, was Subpolitiken so alles sind. Dann kann man feststellen, dass es global eine extreme finanzielle Abhängigkeit, aber auch institutionelle Verflechtungen, zum Beispiel zwischen den sogenannten Nichtregierungsorganisationen und den Staaten und der Privatwirtschaft gibt, die dann wieder Eingriffe und Lenkungen erlauben. Es ist ja auch so, dass sich sozusagen, also jeder gute Wirtschaftsverband, der heute was auf sich hält, fördert ja auch seine eigenen NGOs, die sozusagen halt Nichtregierungspolitik so ein bisschen machen, die mit bestimmten Unternehmensinteressen halt kompatibel sind. Also gerade jetzt im Bereich dessen, was man dann als Entwicklungshilfe und Sozialarbeit verkauft. Und selbst wenn das nicht so ist, also selbst unabhängig von solchen Verflechtungen, bleiben Subpolitiken dabei damit immer heteronom gegen bestimmte Logiken, und das sind zum Beispiel Logiken des Marketings oder der medialen und politischen Skandalisierung. Das heißt, wenn subpolitische Akteure tatsächlich sozusagen eine breitere gesellschaftliche Resonanz erreichen wollen, dann müssen sie einer bestimmten Logik folgen, wo es nicht mehr unbedingt darum geht, wirklich komplexe Zusammenhänge herzustellen oder halt Probleme anzugehen, die wirklich am valentesten sind, sondern die interessante Frage ist, was lässt sich gerade am besten vermarkten, womit kriege ich halt den größten möglichen gesellschaftlichen Impact hin. Und die Logik von Skandalisierung heißt halt immer auch gleichzeitig, sie bekämpfen Einzelfälle, aber mit Einzelfällen bekämpfen sie immer nur Symptome. Das heißt, es gibt dann keine Möglichkeit mehr, sich mit Zusammenhängen auseinanderzusetzen oder nur noch sehr begrenzte. Gutes Beispiel, das ist schon ein bisschen länger her, aber auch Google, Wikipedia, einfach mal nachgucken. Die Geschichte, als Greenpeace damals die Brandspa-Plattform besetzt hat, war eine ganz tolle Aktion mit ganz tollem, breiten politischen, zivilgesellschaftlichen, ökonomischen Impact, war nur leider total sinnlos. Und das könnte man halt jetzt für eine Mehrzahl von solchen Aktionsformen halt sagen. Also letzten Endes reduziert sich das dann darauf, sobald man breitere Resonanz haben will, macht man auch wieder symbolische Politik. Jetzt darüber hinaus nochmal der Hirsch, gibt es aber noch ein anderes Problem, das mit der Konzeption von Zivilgesellschaft, das da drin steht, verbunden ist. Es gibt ja sozusagen eine ganz lange, breite Tradition von Zivilgesellschaftsbegriffen, zum Beispiel bei Gramsci oder so, wo es halt letzten Endes darum geht, Zivilgesellschaft halt wirklich als etwas zu denken, was mit großen politischen und ökonomischen Strukturfragen halt organisch verbunden ist und halt wirklich aktiv agiert und interagiert. Und letzten Endes aber sozusagen nichts ist, was irgendwie im luftleeren Raum, dass wir müssen nur wollen und wir müssen gemeinschaftlich irgendwas gestalten, hängt, sondern sozusagen im Kontext ganz konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse verortet werden muss. Diese Tradition gibt es, aber das hat mit dem Zivilgesellschaftsbegriff, wie Sie ihn jetzt in diesen Kontexten finden, halt überhaupt nichts mehr zu tun. Hier Hirsch, gestützt auf eine historisch und gesellschaftstheoretisch völlig unreflektierte Rezeption frühbürgerlicher Klassiker der politischen Theorie, gedieh Zivilgesellschaft zu einem gegenrevolutionären Mythen jeglicher Art gewendeten Schlüsselbegriff, der die grundsätzliche Rechtfertigung und Unhintergehbarkeit des liberaldemokratischen Institutionengefüges begründen sollte. Warum? Subpolitiken sind erstmal nichts anderes als eine spezifische Form eines Ausdrucks von und der Reaktion auf Krisen, die mit einer globalen Krise der kapitalistischen Akkumulation verwoben ist. Und diese Krise äußert sich in ganz verschiedenen konkreten gesellschaftlichen Krisendynamiken. Also das heißt, da so gut wie alles in der vorangegangenen Phase kapitalistischer Vergesellschaftung, also des sogenannten Fordismus, Keynesianismus, eine bestimmte Form des Wachstumsmodells gekoppelt war, heißt es, sobald dieser Wachstumsmotor nicht mehr richtig funktioniert, funktionieren die Parameter der politischen und sozialen Integration nicht mehr. Das ist dann die Krise des Sozialstaats, der Rentensysteme, der Gesundheitsvorsorge, der gesellschaftlichen Teilhabe, der Lohnarbeit, der ökologischen und sozialen Reproduktion, der Bildung etc. Und die subpolitischen Reaktionen darauf bleiben jetzt letzten Endes aber immer beschränkt auf das Muddling Through, also das sich durchwursteln, in Bezug auf einzelne Krisensymptome, die halt irgendwie kompensiert werden müssen und angegangen werden müssen. Damit bleiben die Krisenursachen konstitutiv dem subpolitischen Handlungsraum entzogen. Also sobald ich mich entscheide, Subpolitik zu machen, rühre ich an bestimmte Sachen einfach nicht mehr. Das wäre sozusagen der Vorwurf oder die Kritik. Damit reduziert sich Subpolitik als eine Form des Sich-Einrichtens ins Unabänderliche auf eine Form der permanenten Notstandsverwaltung und des Reparaturbetriebs, der mit den Logiken der neoliberalen Politik auch deswegen wunderbar zusammenpasst, weil die neoliberale Politik so und so die Politik des permanenten Ausnahmezustands ist. Also es ist ja sozusagen, wenn Sie sich sozusagen politische Diskurse der letzten 20 Jahre angucken, es ist ja nie so, dass irgendjemand sagt, wir gestalten etwas mit gewissen Freiheitsgraden, sondern es ist immer der Ausnahmezustand. Es ist die Krise der Sozialsysteme, die uns zwingt, das und das und das zu machen. Es ist die Kernschmelze des Finanzsektors, die uns zwingt, das und das und das zu machen. Der Witz dabei ist natürlich, all das sind die Produkte vorangegangener politischer Entscheidungen, die selbst wieder schon in der Metaphorik, ne, Kernschmelze, Erosion, in die Form einer Naturkatastrophe gebracht werden, die die Gesellschaft in einen Notstand bringt, auf den sie reagieren muss. Und letzten Endes erweisen sich Subpolitiken und Neoliberalismus eben auch auf der Ebene als Doppelgänger, da es immer darum geht, dass man auf Notstände reagiert. Es geht eigentlich nicht darum, sozusagen frei und bewusst etwas zu gestalten, sondern aktiv zu reagieren, aber eben auch nur zu reagieren. Und letzten Endes ist es dann so, dass sich damit das Versprechen, die Welt verbessern zu können, ohne die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern zu müssen, aus dieser Perspektive zumindest als gegenrevolutionärer Mythos erweist. So, wohin geht's jetzt? Ich habe schon gesagt, dass man jetzt das Ganze nicht auf einer theoretischen Ebene in die eine oder andere Richtung fällen kann. Ich will also auch kein apodiktisches Urteil über die Wirkung und die Rolle von Subpolitiken jetzt fällen, sondern ich will ein bisschen die Frage nochmal aufwerfen zum Schluss, in welchen Verhältnissen formieren sich Subpolitiken eigentlich? Wie sind sie in diese Verhältnisse noch integrierbar? Und wo weisen sie vielleicht doch über das Bestehende hinaus? Dazu müsste man sich jetzt angucken, in welcher Phase kapitalistischer Vergesellschaftung befinden wir uns eigentlich. Ich gehe jetzt von einer bestimmten Deutung aus, die aber natürlich eine gewisse Ausgangsplausibilität hat, indem ich einfach noch mal kurz ein paar Impressionen zu den Segnungen des globalen Kapitalismus 2015-16 vorführe. Wir hatten letztes Jahr weltweit 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht vor den ökologischen, ökonomischen und geopolitischen Folgen unseres globalen Produktions- und Wachstumsmodells gewesen sind. Auch wenn wir die jetzt im Mittelmeer verstärkt ersaufen lassen, wir können nicht so viele Leute ersaufen lassen, dass dieses Migrationsproblem damit gelöst ist. Und auch wenn wir sozusagen unsere Partnerschaft mit der Türkei ausdehnen, damit die sozusagen die Verwaltung effizienter übernimmt und das Festhalten und Festsetzen der Leute effizienter übernimmt, als wir das machen können, werden wir das Problem damit auch nicht lösen. Wir haben es mit einer Explosion der weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen seit 1990 zu tun. 2014 ist noch nicht ganz raus, ob 2015 das überboten hat. 2014 war das konfliktreichste Jahr seit Beginn der Untersuchungen des Heidelberger Instituts für Konfliktforschung. Wir haben es, wenn es jetzt darum geht, was sind die Ursachen von solchen zunehmenden Konflikten, damit zu tun, dass wir in der Peripherie eine weitere Zunahme von Landgrabbing, von der Zerstörung regionaler Strukturen haben. Wir haben eine weitere Zunahme des CO2-Ausstoßes, der Ressourcenvernichtung und so weiter und so fort. Und wir haben dann sehr schlechte Prognosen. Es gibt so ein paar Szenarien, die davon ausgehen, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren so circa 200 Millionen Menschen global auf der Flucht erwarten können. Und das ist sozusagen nicht einfach das Problem, sondern es ist ein Symptom. Das muss eben auch klar sein. Das Problem liegt nicht in den Menschen, die halt irgendwie vor dem Verhungern oder vor Krieg oder vor dem Verfall ökonomischer und politischer Strukturen in ihren Ländern flüchten. Wie sieht es im gesegneten Europa aus? 2013, das weiß man ja in Deutschland immer nicht so, weil wir globaler Krisengewinner sind nach wie vor. 2013 hatten wir 23,5% Jugendarbeitslosigkeit im EU-Durchschnitt. Spitzenreiter Griechenland und Spanien bei 50-60%. Das heißt halt konkret, wenn wir wissen, dass Lohnarbeit eigentlich die einzige Möglichkeit ist, in diese Gesellschaft integriert zu werden vollständig, können wir in manchen Ländern über der Hälfte der unter 30-Jährigen kein Angebot mehr machen, dass sie in dieser Gesellschaft irgendeinen sinnvollen Platz haben. wir haben, wenn Sie das vielleicht so ein bisschen beobachtet haben, in den letzten Jahren als Folge der Austeritätspolitik der EU wirklich einen Kollaps des griechischen Gesundheitssystems gehabt. Also das heißt, es sind etliche Leute an Krebs gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Ist andererseits auch aus den USA und anderen Ländern schon vertraut. Andererseits ist es auch wieder so, es ist ein fröhlicher Einsatzort für Subpolitiken gewesen, weil es letzten Endes darauf hinauslief, dass um dass die Gesundheitssysteme überhaupt noch irgendwie am Laufen zu halten, halt viel über ehrenamtliche Arbeit von halt Krankenhausmitarbeiterinnen halt gerockt worden ist. Aber das ist eben auch eine Notstandsverwaltung erstmal. Und beim größten Krisenprofiteur, also bei uns geht es ja allen noch sehr gut. Wir haben so zwischen 2000 und 2010 enorme Einkommensverluste im unteren Drittel der Haushalte gehabt, gleichzeitig eine Zunahme des oberen Deziles, also des, der obersten 1% um 12%, des obersten Zehntels um 12% und der obersten 1% um ca. 50% der jährlichen Einkommen. Und 2007 verfügten ca. 60% der Bevölkerung praktisch über kein Nettovermögen mehr. 10% besaßen demgegenüber 60%. Die aktuellen Zahlen sind auch da in die entsprechende Richtung weitergegangen. Jetzt ist die interessante Frage, haben wir es jetzt mit einer normalen zyklischen Krise zu tun, die der Kapitalismus halt immer mal wieder durchgemacht hat, oder mit einer wirklichen Strukturkrise der Gesellschaftsformation, die innerhalb der bestehenden Parameter nicht mehr korrigiert werden kann. Ich gehe von letzterem aus. Es gibt halt verschiedene Sachen, die dafür sprechen, dass wir auch mit dem Scheinwachstum des Neoliberalismus halt keine gelingende kapitalistische Realakkumulation mehr hatten, sondern uns eigentlich seit den 70er Jahren in einer strukturellen Überakkumulationskrise befinden. Wie zeigt sich das konkret? Wir haben es mit einer Zunahme struktureller Arbeitslosigkeit zu tun, trotz aller politischen Gegenmaßnahmen und statistischen Verdeckungsmöglichkeiten. Zunahme struktureller Arbeitslosigkeit heißt halt einfach in kapitalistischen Parametern nur, dass es der Gesellschaft zu gut geht und wir eigentlich viel zu viel freie Zeit haben. Also das heißt, die Verwertungslogik weiß nicht mehr, wie sie Arbeitskraft noch sinnvoll überhaupt verwerten soll. Dass es trotzdem irgendwie in den 80er und 90er Jahren scheinhaft funktioniert hat, also dass wir ein Wirtschaftswachstum und einen gesunden der Profitraten hatten, war nur noch sehr partiell von einer Realakkumulation getragen und verdankt sich größtenteils einer globalen Umverteilung von unten nach oben und einer Verschuldungsökonomie. Also diese Umverteilung von unten nach oben sieht man halt in der Einkommens- und Besitzentwicklung in den Zentralstaaten, sieht man aber vor allen Dingen auch in der Verschiebung der Wertströme zwischen Zentrum und Peripherie, also zwischen den entwickelten kapitalistischen Ländern und den sogenannten unterentwickelten Nationen. Das heißt, wir haben es eigentlich letzten Endes in den letzten Jahrzehnten nur noch mit einem Rückgriff auf das zu tun, was Marx die ursprüngliche Akkumulation genannt hätte. Also es geht hier nicht um eine reale Wertschöpfung in kapitalistischer Logik. Was das werttheoretisch heißt, können wir nachher drüben nochmal diskutieren, wenn das jemanden interessiert. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Sondern es geht darum, dass die Verwahrenförmigung heute eigentlich nichts anderes mehr heißt als eine globale Enteignung. Postdemokratie und Postpolitik sind jetzt nach verschiedenen Deutungen halt nichts anderes als ein Symptomkomplex dieser Entwicklung auf der politischen Ebene, weil das Problem ist ein ganz einfaches. Demokratie in dem eingegrenzten und eingeschränkten Sinne, in dem Demokratie im Kapitalismus möglich war, war halt vorher auf Grundlage des fordistisch-keynesianischen Klassenkompromisses nur möglich, indem sozusagen dieses integrative Wachstumsmodell halt die Entwicklung von sozialstaatlichen Teilhaberechten und von Lohnentwicklungen und von Konsummöglichkeiten halt an die Entwicklung der Kapitalverwertung gekoppelt hatte. Dieser Wachstumskompromiss funktioniert nicht mehr und das heißt, die gegenteilige Politik, in der es jetzt eben immer um eine Umverteilung von unten nach oben geht, auch wenn dabei natürlich immer das Versprechen im Raum steht, so argumentiert man ja immer, ne? Wir müssen den Gürtel jetzt enger schnallen, damit wir wirtschaftlich gesunden und wenn es der Wirtschaft wieder besser geht und wenn das Wachstum erst da ist, dann wird es im Trickle-Down-Effekt auch ganz unten wieder ankommen. Aber das ist natürlich ein Versprechen, das sich auch mit der Nichterfüllung irgendwann erschöpft hat und das heißt, man hat es faktisch damit zu tun, dass Politik nur noch gegen die Interessen und multiple Widerstände der Bevölkerungsmehrheit gemacht werden kann und durchgesetzt werden kann. Also wenn Sie sich historisch die brutale Form angucken, in der sozusagen die neoliberale Politik in England durchgesetzt worden ist, wirklich auch mit dem Zusammenschießen von großen Streiks, also was man sich eher in einem Drittweltland irgendwie vorstellen würde, klischeehaft. Oder wenn Sie sich jetzt angucken, medial wird es ja immer aus der Aufmerksamkeit ein bisschen verlagert, aber was halt sozusagen an Massenprotesten, Massenmobilisierungen in den Ländern der europäischen Peripherie, also Spanien, Portugal, Griechenland, seit 4-5 Jahren am Start ist, dann wissen Sie, worum es geht. All dies erfordert natürlich den Rückbau der repräsentativ-demokratischen Partizipationsformen, weil wenn Sie Politik gegen die Bevölkerung machen, können Sie die nicht mitbestimmen lassen. Also das ist, liegt in der Logik der Sache. Und die Sache ist nur, in den letzten 10 Jahren ist das halt immer offener geworden. Ne? Also ich meine, in der sogenannten Griechenland-Krise hatten wir dann ja die ganz offene Ankündigung von Seiten der deutschen Politik, dass es natürlich vollkommen egal ist, wen oder was die Griechen wählen, weil es gibt so und so nur eine Politik, die am Ende gemacht werden kann. Was sind jetzt die Hintergründe des Ganzen? Ist jetzt die Frage. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Ich bin ein bisschen im Zeitverzug. Vielleicht nur kurz 5 Minuten. Oder genau. Okay. So machen wir das. Also ich meine, das ist jetzt halt einfach so wirklich das Problem, jetzt sozusagen nicht nur ein paar Sachen darzustellen, sondern halt auch wirklich versuchen, eine Struktur reinzubringen. Wenn ich jetzt noch 2 Stunden mehr gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch kürzer geschafft. Aber also für alle, die jetzt schon gehen wollen oder müssen, kann ich die Schlusspointe natürlich nochmal vorwegnehmen. Einfach weil ich denke, dass alles so krisenhaft und zerfallsmäßig aussieht. Gutes altes Hölderlin-Wort, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, wenn man sich das noch herbeireden kann und will. Es ist halt einfach so, dass man sagen kann, bestimmte Formen und bestimmte emanzipatorische Potenziale, die halt in so Politiken wirklich drinne stecken, weil es ist ja einfach so, dass die Leute sich sozusagen in ganz vielen verschiedenen Kontexten engagieren, zeigt ja, dass sozusagen eine Bereitschaft zu gesellschaftspolitisch relevanten Engagement da ist, die halt nur nicht anders gesellschaftlich kanalisiert werden kann. Und gleichzeitig spricht das dafür im Zusammenhang mit diesen multiplen anderen Krisenkonstellationen, dass halt die Integrationsmöglichkeiten des bestehenden Systems für solche Impulse im Vergleich zu früheren Formationsphasen des Kapitalismus heute enorm gesunken sind. Also das hat dann einfach was damit zu tun, dass man sozusagen statt Integration halt vermehrt einfach sozusagen dieses autoritäre Durchsetzen hat. Aber das heißt natürlich auch, dass sozusagen Potenziale nicht mehr positiv eingespeist und genutzt werden können und andererseits, ne, es wächst bei den Leuten ein gewisses Frustrationspotenzial, auch sozusagen die Erfahrung in Flüchtlingshilfenetzwerken, da können Sie das konkret sehen, da sind immer sehr viele Leute dabei, die am Anfang sozusagen sehr konkrete, eigentlich gut integrierte, zivilgesellschaftliche, normale Bürger sind, letzten Endes in ihren Erfahrungen aber merken, diese Form des Engagements, die ich zuerst gemacht habe, kann ich in diesen Parametern eigentlich gar nicht sinnvoll mitmachen. Also viele Leute, die am Anfang sagen, wir müssen die Flüchtlinge in Arbeit bringen, erleben dann, was heißt das eigentlich, wenn die in bestimmte Arbeitsformen gebracht sind und dann da auch nicht mehr raus können, weil das Amt halt blockiert, und merken auf einmal, okay, das große Heilsversprechen, das uns politisch verkauft wird, Bildung und Arbeit als Schlüssel, ist in den bestehenden Parametern auch kein Heilsversprechen, sondern ist auch nur eine andere Form von Ausbeutung, will ich mich daran weiter beteiligen. Also das heißt, auch wenn man jetzt sagen kann, dieses Engagement selbst bewegt sich in Kontexten, die sozusagen keine Veränderung der Gesellschaft von sich aus hervorbringen, macht das natürlich was mit den Subjekten. Also die gesammelten Erfahrungen und auch die gesammelten Frustrationen bringen Bewusstwerdungsprozesse in Gang. Und wenn man davon ausgeht, dass gleichzeitig halt auch die Paradoxien kapitalistischer Vergesellschaftung halt immer offener sozusagen zutage liegen, also dass wir einfach davon ausgehen, dass wir zu reich sind, als dass es uns noch gut gehen könnte, dass wir irgendwie die Situation haben, dass wir 60% der globalen Kalorienproduktion vernichten müssen und gleichzeitig sagen, die einzige Lösung, um das Welternährungsproblem zu lösen, ist halt die Privatisierung der Patente, des Besitzes an Saatgut und so weiter und so fort, damit die großen Konzerne das Welternährungsproblem lösen können. Das ist eine Argumentationslogik, die kann eigentlich niemand, der halbwegs bei Verstand ist, noch ernst nehmen. Und das heißt, langfristig kann man durchaus davon ausgehen, dass das Kritikpotenzial wächst, das staatliche Gewaltpotenzial natürlich auch. wie sich die Sachen dann entscheiden, sind, das ist unentschieden. Aber die Sache ist, dass in diesen Subpolitiken natürlich sozusagen als Katalysationsfunktion auch eine Menge Sachen passieren, die halt Ansatzpunkte und Anknüpfungspunkte für Emanzipation sein können. Und wer jetzt noch wissen will, was das langfristig heißt und warum ich davon ausgehe, muss dann einfach noch mal ein bisschen länger bleiben. So. Bevor alle aufbrechen, wollen wir nochmal Tino Hein danken, weil er nicht nur einen schönen Vortrag gehalten hat, sondern ebenfalls auch der Schirmherr für diese Ringvorlesung gewesen ist und ohne ihn das Ganze gar nicht möglich gewesen wäre hier an der TU Dresden. Deswegen vielen Dank, Tino.